Lass sie ruhig labern, war schon da, bevor sie da waren. Meine Bitches heiß wie Lava, sind jetzt neidisch, haben Nada. Bin so heiß wie die NASA, 361 tragen Prada. Ich trink Tim, du trinkst ein Rata, bin zu Hacke, brauch ein Fahrer. Lass sie labern, denn sie haben keinen Plan. UFO 361, ich rap wie im Bahn. Alle Hater, ja, ihr werdet bezahlen. Alle Hater, ja, ihr werdet bezahlen. Nein, ich tu euch allen keinen Gefallen. Früher hab ich euch doch gar nicht gefallen. Steh wieder auf, ja, ich bin zwar gefallen. Heute feiern sie mich schon überall. Neue Songs, neue Saga. Fick die Welt so wie Obama. Bin so fett wie Big Mama. Nenn mich Champ, den Rest Versager. Meine Knarre ist scharf, Mexikaner. Augen klein wie Koreaner. Mein Schwanz immer hart wie auf Viagra. Hab den Trap-Film in den Adern. Nein, ich hör nicht auf. Nein, ich hör nicht auf. Lass die ruhig labern. Auch ne Pfeife Indianer. Du bist nicht Tony Montana und auch nicht French Montana. Du klaust Klamotten bei Humana. Ich fick deine Bitch im Louis Pyjama. Fick deine Bitch im Louis Pyjama. Bei dir läuft nicht gut, Digga. Karma. Nein, ich hör nicht auf. Nein, ich hör nicht auf. Ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf, ich hör nicht auf. Nein, ich hör nicht auf.